Es wäre das höchste Bußgeld, das die Verbraucherschutzbehörde FTC gegen ein Technologieunternehmen je verhängt hätte. Noch aber verhandeln beide Seiten, berichtet die Zeitung. Man habe sich noch nicht auf eine Endsumme einigen können. Im Kern geht es um die Frage, ob Facebook gegen eine Datenschutzvereinbarung aus dem Jahr 2011 verstoßen hat. Sollte es zu einer Einigung kommen und das soziale Netzwerk dem Bußgeld zustimmen, würde die FTC im Gegenzug ihre Ermittlungen einstellen. Wenn Facebook aber nicht akzeptiert, könnte es zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Das könnte sowohl für Facebook-Gründer Mark Zuckerberg unangenehm werden, als auch für viele Politiker in Washington, die bei den Silicon Valley-Unternehmen offenbar jahrelang weggesehen haben. Die Behörde hatte im März vergangenen Jahres mit den Ermittlungen gegen das Tech-Unternehmen begonnen. Auslöser war der Cambridge Analytica-Skandal, bei dem eine Privatfirma Zugang zu mehr als 87 Millionen Nutzerdaten hatte. Mit 22,5 Millionen Dollar musste die Google-Mutter Alphabet 2012 die bislang größte Strafe bezahlen, die wegen Datenschutzvergehen verhängt wurde.